Rape Culture, Vergewaltigungskultur. Welche wunderbaren Widerhall dieser Begriff doch besitzt, vor allem in seiner deutschen Übersetzung. Wie viele feministische Fachbegriffe beschränkt sich auch die Rape Culture auf eine eher schwammige Definition. Und deren Nachweis wird lieber mit tangentialen Einzelbeispielen und Anekdoten geführt, anstatt einen Beleg mit empirischen Daten und wissenschaftlichen Standards zur Theoriebildung zu liefern. Speerspitze dieser feministischen Argumentationsführung bilden ebenso selbsternannte feministische Blogs. Einer dieser Blogs nennt sich Pink Stinks. Die junge Protestorganisation, die gegen Produkte, Werbe- und Medieninhalte agiert, die Kindern eine limitierende Geschlechterrolle zuweisen. Und bereits die Blog-Unterschrift lässt die Erwartungen massiv steigen. Vielfalt ist Schönheit. Die Erwartung an die Höhe der Heuchelei, versteht sich. Vielfalt ist schön, Vielfalt ist ästhetisch. Solange wir uns über körperliche Merkmale und nicht selbstbestimmbare Charakteristika unterhalten. Sexuelle Orientierung, Hautfarbe, Geschlecht, Herkunft. Je höher die Diversität, desto schöner. Wo jedoch keine Diversität erwünscht ist, wird in Kürze klar werden. Denn da Meinungsvielfalt für die Ziele von Pink Stinks und vergleichbaren feministischen Verbreitungsorganen einen kontraproduktiven Zustand darstellt, wird mit Sophismen bzw. Scheinargumenten nur so um sich geworfen. Eine korrekte Beweisführung wird vermieden, wenn es der Sache nicht dienlich ist. Der Zweck heiligt schließlich die Mittel. Andererseits gebe ich dem Team von Pink Stinks da vielleicht auch zu viel Anerkennung. Denn wie gleich offensichtlich wird, lässt sich auch eine andere, weniger wohlwollende Interpretation anbringen. Zitat: Perlen deutscher Rape Culture. Wie der Beginn des Artikels satirisch suggeriert, finden wir im folgenden Text den absolut hieb- und stichfesten Beweis für die Existenz einer Rape Culture in Deutschland. Schließlich kann man sich ja nur die Perlen heraussuchen, wenn es ein breites Kontingent an Beispielen des zu beweisenden Sachverhalts gibt. Niemals würde man sich also mit unzureichender Evidenz abgeben. You serious? Zitat: So sieht es momentan aus in Deutschland. Während die FeministInnen, die Hashtag ausnahmslos initiiert oder sich dahinter versammelt haben, dafür kritisiert werden, dass sie angeblich blind für systematische Frauenverachtung der Ausländer oder des Islams sind, werden sie für ihr Engagement mit Androhung sexualisierter Gewalt überzogen. Eine starke Behauptung, der garantiert ebenso starke Belege folgen. Wrong, wrong, wrong, wrong. Wrong, wrong, wrong, wrong. Zitat: Henrik Broder beispielsweise wünscht den Autorinnen eines Artikels, dass sie vom IS nach Raqqa eingeladen werden, um zu erfahren, was Rape Culture bedeutet. Und was die neuen KämpferInnen für Frauenrechte von AfD und Pegida eigentlich im Schilde führen, ist schon lange ein offenes Geheimnis. Beinebreit für die Weltoffenheit. Ein Autor der Zeitschrift Die Welt äußert sich abfällig und auf einer AfD- oder Pegida-Demo verbreitet ein Schild die Nachricht: Beine breit für Weltoffenheit. Letzteres vermute ich zumindest, da das pixelige Bild zu Beginn des Artikels keinen mir ersichtlichen Kontext besitzt und auch der Text nicht weiter verrät, wo hier die Verbindung zur AfD oder zu Pegida besteht. Selbst wenn ich Pink Stinks hier besonders entgegenkommend bin, so ist mir als naiven Leser nicht klar, warum ein Schild von einer Person auf einer Demonstration für die Gesamtheit einer Gruppierung spricht. Ob die Autoren des Blogs die logische Konsistenz zeigen? Selbst wenn sie das tun würden, handelt es sich hier dennoch um nichts weiter als eine Guilt-by-Association-Fallacy. Kommen wir also zur Definition einer Rape-Culture bzw. Vergewaltigungskultur, so wie sie Pink Stinks präsentiert. Zitat: Rape-Culture. Also eine Kultur, welche die Gesellschaft so strukturiert, dass sie Vergewaltigungen und sexualisierte Gewalt ermöglicht, toleriert und verharmlost, haben immer nur die anderen. Und welche Überraschung, diese Definition ist vollkommen unbrauchbar. Schauen wir uns die Behauptung einmal im Einzelnen an. Rape Culture ist also eine Kultur, welche die Gesellschaft so strukturiert, dass sie Vergewaltigungen und sexualisierte Gewalt ermöglicht. Mal abgesehen davon, dass wir beim erneuten Wiederholen dieser Teildefinition mehrere tausend Nervenzellen abgestorben sind, so frage ich mich doch, was im Geiste der Autoren so vor sich geht. Mach mir doch einmal eine simple Reductio ad absurdum. Wie sehe eine Gesellschaft aus, in der Vergewaltigung und sexualisierte Gewalt unmöglich ist? Sein Volk versklavt ist! Nein! Die deutsche Rape-Culture toleriert außerdem Vergewaltigung und sexuelle Gewalt. Die Toleranz von Vergewaltigungen lässt sich nur schwer mit der Existenz eines Strafgesetzbuches vereinbaren, welches hohe Gefängnisstrafen für diese Tat vorsieht. Oder geht es um die Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung? Schieben wir diesen Punkt für den Moment noch einmal beiseite. Er wird später noch einmal eine wichtige Rolle spielen. Worauf sich hier mit der angeblichen Verharmlosung bezogen wird, leuchtet mir ebenfalls nicht ein. Beziehen sich die Autoren auf die mediale Darstellung von Vergewaltigung und sexueller Gewalt? Die Definition bleibt also unpräzise, schwammig, irreführend und bietet daher wenig Potenzial für eine Problemanalyse oder eine Problemlösung. Zitat: In Deutschland gibt es sowas gar nicht. Das bekommen wir jedenfalls immer wieder gesagt. Garniert mit der Aufforderung, doch zu zeigen, wo hier in Deutschland Rape Culture sein soll. Nach dem, was ich bisher dargelegt habe, lässt sich die von Pink Stinks beschriebene Definition einer Rape Culture zumindest nicht ohne entsprechend starke Nachweise auf Deutschland anwenden. Schließlich muss nicht nur die Nullhypothese bestätigt werden, sondern auch die bereits bekannten Fakten müssen widerlegt werden. Aber vielleicht haben die Autoren ja noch ein Ass im Ärmel. Zitat: Wo man schon so nett fragt. Machen wir das doch einfach mal. Und zwar am Beispiel der Jugendzeitschrift Bravo. Sie zeigt eben auch, und zwar in jedem Jahrzehnt, wie Gewalterfahrungen angezweifelt, kleingeredet, lächerlich gemacht und normalisiert werden. Es folgen 6 Beispiele aus der Bravo, beginnend in den 70er Jahren bis zum Jahr 2015. Warum die Autoren glauben, dass das Dr. Sommer-Team für die gesellschaftliche Struktur verantwortlich ist, bleibt allerdings im Dunkeln. Ignorieren wir diese offensichtlichen Probleme jedoch vorerst und kommen zum sprichwörtlichen Elefanten im Raum, nämlich der Unfähigkeit der Autoren, induktive und deduktive Schlussverfahren anzuwenden. Auf diesen wichtigen Teilaspekt des sogenannten Critical Thinking oder auf Deutsch kritisches Denken bin ich in einem Blogpost genauer eingegangen. Für weiterführende Informationen empfehle ich also, dort einmal vorbeizuschauen. Aber zurück zum Artikel von Pink Stinks. An den vorgebrachten Beispielen aus der Bravo lässt sich wunderbar demonstrieren, wo die logischen Fehler und die damit begangenen Fehlschlüsse von Pink Stinks liegen. Die Autoren machen eine Beobachtung. Das heißt, sie sammeln empirische Daten. Zumindest im weitesten Sinne. Auf die Validität der Datenerhebung möchte ich nicht eingehen, da wir sonst vom Regen in die Traufe geraten. Nehmen wir also an, die 6 Beobachtungen aus der Bravo wurden mit einer validen Methodik erlangt. Yes, Science! Unsere Pink Stinks-Autoren deuten jetzt diese Einzelfälle und formulieren mithilfe des induktiven Schlussverfahrens, wenn auch vermutlich unbewusst, eine allgemeine Theorie, die da beispielsweise lauten könnte: Wenn die Bravo als vielgelesene Zeitschrift mit Aufklärungscharakter Gewalterfahrungen anzweifelt, kleinredet, lächerlich macht und normalisiert und somit Charakteristika einer Rape-Culture vertritt, dann muss auch die gesamte Gesellschaft das Produkt einer Rape-Culture sein. Auch wenn der Inhalt natürlich unsinnig ist, so ist die Hypothesenbildung zumindest wissenschaftstheoretisch bzw. nach dem induktiven Schlussverfahren nachvollziehbar. Das war aber nur der halbe Weg. Denn im nächsten Schritt, der Deduktion, muss jetzt diese allgemein formulierte Theorie im Einzelfall geprüft und entweder verifiziert oder falsifiziert werden. Die vollständige Verifikation dürfte sich, wie so oft in der Wissenschaft, als schwierig herausstellen, da in der Regel nicht jeder einzelne potenzielle Aspekt einer Theorie überprüft werden kann. Daher kommt in der wissenschaftlichen Praxis häufiger das Falsifikationsprinzip zum Einsatz. Können wir empirische Daten finden, die der formulierten Theorie widersprechen? Können wir eine Beobachtung machen, die uns zeigt, dass ein signifikanter Anteil der deutschen Gesellschaft Vergewaltigung und sexuelle Gewalt weder toleriert noch verharmlost? Schauen wir uns doch einmal die allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften Albus aus dem Jahr 2012 an. Circa 98% der deutschen Bevölkerung bezeichnen das Zwingen zum Geschlechtsverkehr als schlimm oder sehr schlimm. Oh, that's gonna hurt! Umso peinlicher wirkt dann der schließende Absatz des Artikels. Zitat: So viel zu: Es gibt keine Rape-Culture in Deutschland. Und das ist nur ein winziger Ausschnitt, den wir gewählt haben, weil er sich anhand eines Beispiels über einen längeren Zeitraum stringent darstellen lässt. Ein winziger Ausschnitt dessen, was jeden Tag in diesem Land geschieht. Deutschland muss Rape-Culture nicht erst importieren. Stattdessen muss Deutschland sich darüber klar werden, wie tief die Verharmlosung von sexualisierter Gewalt in unserer Gesellschaft verankert ist. Und endlich handeln. Oh ja, die Verharmlosung von sexualisierter Gewalt ist so tief in den restlichen 2% der Bevölkerung verankert. Ja. Fassen wir also zusammen. Pink Stinks ist nicht in der Lage, die Existenz einer Rape-Culture in Deutschland nachzuweisen. Dazu fehlt allein schon ein grundlegendes Verständnis von Theoriebildung und einer validen Argumentationsführung. Die Ausführungen der Autoren zeigen nur eines, nämlich, dass das Dr. Sommer-Team offenbar mehrfach Victim-Blaming betrieben hat. Und das ist natürlich nicht gut zu heißen. Dieser Sachverhalt beweist aber nicht, dass Deutschland eine Rap-Culture besitzt. Mit einem emotionalen Argument möchte uns Pink Stinks also von ihrer Narration überzeugen. Blöd nur, wenn das Erfolgsrezept der eigenen Strategie davon abhängt, dass die Leserschaft noch ahnungsloser ist als man selbst. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt und ein Abo dalasst. Wer mich nicht nur hören, sondern auch lesen möchte, dem empfehle ich, auf meinem Blog vorbeizuschauen. Link dafür in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Dr. Rant.